Zum Tag der Sonne erschienen in der laotischen Zeitung Batelao, der myanmarischen The New Age, der malaysischen Guangming Ribao, der Hongkonger Zeitschrift von China Guoji Lianxi, der thailändischen Zeitung Xinxian Ribao, der iranischen Iran News, der deutschen Rote Fahne, der ägyptischen Al-Misri Al-Yaum und der britischen The New Worker mit dem Sonnenporträt und den Fotos von Genossen Kim Il-sung und den Fotos über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un, die Sonderbeiträge mit den Titeln »Wie die Verdienste von Präsidenten Kim Il-sung um den Staatsaufbau« und »Präsident Kim Il-sung ist ein großer Mann im 20. Jahrhundert«. In den Zeitungen waren auch die Fotos über die erstaunlichen Erfolge von Südkorea unter der klugen Leitung von Genossen Kim Jong-un zu sehen.